Das sind die aktuellen Themen. Kein neues Archiv für Nienburg, Tag der offenen Tür bei der BRWN und VC kämpft um Klassenerhalt. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Zuletzt beschloss der Nienburger Stadtrat über ein neues Gebäude für Archiv und Bibliothek in der Innenstadt. Dieser Beschluss wurde nun gekippt. An selber Stelle soll ein neues vierstöckiges Spielcasino entstehen. Die Stadtverwaltung erhofft sich Einnahmen von rund 2,6 Millionen Euro pro Jahr. Ein Baubeginn steht noch nicht fest. Am Sonntag bietet der Betrieb Abfallwirtschaft Nienburg zum ersten Mal einen Tag der offenen Tür an. Bürgern soll die Möglichkeit gegeben werden, den modernen Betrieb und die zahlreichen Angebote kennenzulernen. Neben Vorführungen von Fahrzeugen und Technik wird auch ein breites Unterhaltungsprogramm geboten. Frido Dickmann, scheidender Geschäftsführer, freut sich auf diesen Tag. An diesem Tag sind alle meine Mitarbeiter im Dienst, wie immer. Die fühlen sich immer im Dienst. Und das hat den Vorteil, dass alle Mitarbeiter bereit sind, den Gruppen, den einzelnen Leuten zu zeigen, was wir alles machen. Auch unsere Partner sind da, wie zum Beispiel die thermische und energetische Verwertung, wie die Kompostierung, wie die Bio-Abfallverwertung, wie die Altpapierverwertung und vieles mehr kann der Bürger oder Interessierte sich anschauen. Also das ganze Programm wird geboten. Zu einer illegalen Entsorgung von asbesthaltigen Dachplatten kam es zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen am Kuhlerweg in Liebenau. Die Polizei sucht nunmehr Zeugen, die ein Gefährt mit einer solchen Ladung in Richtung Rottweil-Schießstand fahren gesehen haben. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballerinnen des HC Nienburg kämpfen am Sonntag im letzten Saisonspiel der dritten Liga um den Klassenerhalt. Zuletzt verloren die VC-Damen mit 0:3 zu Hause gegen Gladbeck. Die Mädels um Trainer Thomas Plattner brauchen deshalb Punkte. Derzeit steht das Team auf einem Abstiegsplatz. Nun geht es zum tabellenletzten Wiedmarschen. Aber auch die anderen Teams müssen für Nienburg spielen. Der Trainer schaut dennoch nur auf die eigenen Reihen. Ich werde eigentlich mich nur darauf konzentrieren, dass wir das Maximum holen. Und dann ist alles andere unwichtig, weil ich kann das nicht beeinflussen. Ich mache mir keine Gedanken über, was wäre, wenn. Ich konzentriere mich darauf, dass wir 3 Punkte holen und dass meine Arbeit ausmacht. Beginn der Begegnung ist Sonntag um 15 Uhr in Wiedmarschen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.